das Nervensystem des Darms. Es gibt Stellen, an denen das Unbewusste an das Bewusste grenzt. Wir sitzen im Wohnzimmer und essen zu Mittag. Dabei merken wir nicht, dass nur ein paar Meter entfernt in der Wohnung nebenan ein anderer Mensch sitzt und ebenfalls etwas isst. Manchmal hören wir vielleicht ein fremdes Knarzen im Boden und denken dadurch wieder über unsere Wände hinaus. Auch in unserem Körper gibt es solche Bereiche, von denen wir einfach nichts mitbekommen. Was unsere Organe den ganzen Tag arbeiten, spüren wir nicht. Wir essen ein Stück Torte, im Mund schmecken wir sie noch und auch die ersten Zentimeter beim Schlucken nehmen wir wahr, aber dann, paff, ist unser Essen weg. Ab hier verschwindet alles in einem Bereich, der medizinisch-sachlich glatte Muskulatur heißt. Die glatte Muskulatur ist nicht bewusst kontrollierbar. Sie sieht unter dem Mikroskop anders aus als Muskulatur, die wir bewusst steuern können, wie etwa den Bizeps. Bei kontrollierbaren Muskeln sind die kleinsten Fasern so ordentlich strukturiert, als wären sie mit einem Lineal gezeichnet. Die Untereinheiten von glatter Muskulatur ergeben organisch verwobene Netze und bewegen sich in harmonischen Wellen. Der Darm ist gleich von drei Mänteln glatter Muskulatur umhüllt. Auf diese Weise kann er sich unfassbar geschmeidig bewegen, mit unterschiedlichen Choreografien an unterschiedlichen Stellen. Der Choreograf dieser Muskeln ist das darmeigene Nervensystem. Es steuert alle Abläufe im Verdauungskanal und ist außergewöhnlich selbstständig. Trennt man seine Verbindung zum Gehirn, bewegt sich hier trotzdem alles munter verdauend vorwärts. So ein Phänomen gibt es sonst nirgendwo in unserem Körper. Beine würden bewegungslos, Lungen könnten nicht mehr atmen. Es ist schade, dass wir die Arbeit dieser eigensinnigen Nervenfasern nicht bewusst mitbekommen. Ein Rülps oder Pups klingt vielleicht ulkig, aber die Bewegung dabei sieht so filigran aus wie die einer Balletttänzerin.